Das Verhältnis der Völker. Man mag die mit der Auflösung des Ostblocks vollendete Organisation Europas in Nationalstaaten bedauern oder begrüßen. Sie ist eine lebendige Tatsache. Aus der knappen historischen Schilderung der europäischen Völkergeschichte wird klar, dass die Ordnung Europas in Nationalstaaten kein überständiger Restbestand des 19. Jahrhunderts ist, sondern eine in 2000 Jahren gewachsene Struktur und die lebendige Wirklichkeit des heutigen Europas. Die Zeit der Vielvölkerstaaten in Europa ist vorbei. Sie wurden vor allem von kleinen Völkern als Völkergefängnisse empfunden und haben sich sämtlich aufgelöst. Für Dirk Schümer wirft der allmähliche Zerfall Belgiens die Frage nach einer Belgisierung Europas auf. Er fragt: Hat ein Staat, dessen französischsprachiger Teil sich von der niederländisch sprechenden Bevölkerung gigantisch alimentieren lässt, aber deren Kultur und Historie ostentativ ignoriert, nicht seine Existenz verspielt? Wie kann sich Europa als System der Vielsprachigkeit und kulturellen Offenheit begreifen, wenn an der Grenze seiner Hauptstadt eine militante Frankophonie ideologisch verklärt wird? Er kommt zum Schluss: Nationen sind nichts Ewiges, wohingegen Sprachen und Traditionen sich als ungeheuer zählebig erweisen. Viele Ideologen einer Weltgesellschaft und viele Freunde eines vereinten Europas möchten gerne den Nationalstaat in die Ecke des historisch Überholten drücken. An der gemeinsamen europäischen Währung interessiert sie vor allem der Beitrag, den sie sich davon für dieses Ziel erhoffen. Ein weltbürgerlicher Menschenrechtspatriotismus ist zwar als ethische Haltung ehrenwert, aber die moralische Identität, die er stiften kann, sollte weder in Gegensatz zur Identität der Völker gebracht werden, noch kann er diese ersetzen. Jürgen Habermas zum Beispiel opfert die historische Tiefendimension des europäischen Nationalstaats seinem persönlichen Utopieentwurf, wenn er mit dem kritischen Bezug auf Hermann Lübbe schreibt: Aus einer dem 19. Jahrhundert verhafteten Perspektive drängt sich die bekannte No Demos-Antwort auf. Es gebe kein europäisches Volk, daher sei eine politische Union, die ihren Namen verdient, auf Sand gebaut. Dieser Interpretation möchte ich eine bessere entgegensetzen. Die anhaltende politische Fragmentierung in der Welt und in Europa steht im Widerspruch zum systemischen Zusammenwachsen einer multikulturellen Weltgesellschaft und blockiert Fortschritte in der verfassungsrechtlichen Zivilisierung der staatlichen und gesellschaftlichen Gewaltverhältnisse. Habermas verfehlt einen entscheidenden Punkt. Völker sind Völker nicht aus objektiven, von außen zensierbaren oder zu beurteilenden Gründen, sondern weil sie sich aus Gründen der Sprache, der Kultur, der Ethnie oder der gemeinsamen Geschichte als solche empfinden. Und sie empfinden sich auch dann als solche, wenn dieses Empfinden von weltläufigen Intellektuellen als rückständig und tendenziell zivilisationsfeindlich gebrandmarkt wird. Eine zentrale Rolle für das Gefühl von Identität und Zusammengehörigkeit unter den Völkern spielt die Sprache. Eine gemeinsame Sprache ist auch nötig für die internationale Kommunikation unter den Eliten. Bis ins 17. Jahrhundert, in der Wissenschaft noch länger, war die Lingua Franca Europas das Latein gewesen. Für die Diplomaten und die bessere Gesellschaft Europas wurde es nach dem Dreißigjährigen Krieg durch das Französische abgelöst. Das verblasste seit Ende des 18. Jahrhunderts. Für die Wissenschaft wurde Deutsch im Verlauf des 19. Jahrhunderts zur beherrschenden Sprache. Um 1920 erschienen 50% aller wissenschaftlichen Publikationen in der Welt auf Deutsch. Seit dem Zweiten Weltkrieg und immer noch zunehmend hat sich Englisch in seinen unterschiedlichen Schattierungen zur Lingua Franca nicht nur der Welt, sondern auch Kontinentaleuropas entwickelt. Es ist die Arbeitssprache in den meisten Großkonzernen, in allen internationalen Organisationen, in der Europäischen Kommission und bei der Europäischen Zentralbank. Als mittelbare Folge geht überall in Europa, auch in Frankreich und Deutschland, die Kenntnis der Sprache der Nachbarn zurück. Damit sinken aber auch die Möglichkeit und das Interesse, an der Kultur des Nachbarn teilzunehmen. Zunehmend konzentrieren sich die Völker auf zwei Pole: Leben in der spezifischen Kultur des eigenen Sprachraumes, das umfasst Politik, Literatur, Philosophie, Theater und die meisten Massenmedien, eigentlich die gesamte Selbstverständlichkeit des täglichen Umfeldes. Teilnahme an der über die englische Sprache vermittelten internationalen angelsächsisch geprägten Zivilisation. Das umfasst stetig wachsende Teile der Arbeitswelt und der Wissenschaft. Das Zusammenleben der Völker in Europa wird bestimmt von der immer weiter wachsenden Dominanz des Englischen bei allen pragmatischen Anforderungen, die das Leben für grenzüberschreitende Aktivitäten stellt, und von ständig zunehmender Unkenntnis über die Lebenswelt und Nationalkultur der Nachbarn, die eine andere Sprache sprechen. Das Ganze wird unterstützt durch eine Bildungspolitik, in der die klassische Allgemeinbildung, also die Kenntnis lebender und toter Sprachen jenseits des Englischen, der Religion, Philosophie, der klassischen Literatur, der älteren Geschichte, alles vor dem 20. Jahrhundert, immer mehr abnimmt. Damit verliert sich in der jüngeren Generation mehr und mehr die Kenntnis der Gegenstände, die das Ferment der Gemeinsamkeiten in der Kultur Europas bilden. Der französische Historiker Pierre Nora sagt dazu: Die humanistische Kultur, Latein, Griechisch, Geschichte, Philosophie, Sprachen, ist am Ende. Sie einte einst die europäischen Eliten, aber sie ist im Verschwinden begriffen. Es gibt viele lokale und nationale Erfolge, aber es gibt keine europäische Öffentlichkeit, weil eine echte, von der Mehrzahl der Europäer geteilte Wertegemeinschaft fehlt. Natürlich tritt Neues an dessen Stelle. Zum Beispiel internationale Sportereignisse oder Gesangswettbewerbe, die Internationale der Smartphone-Benutzer und der Facebook-Mitglieder etc. Aber das ist nicht dasselbe und es stützt auch nicht die spezifisch europäische Identität. Besonders gut lässt sich diese Entwicklung am deutsch-französischen Verhältnis studieren. Das kulturelle und persönliche Desinteresse am großen Nachbarn Deutschland war in Frankreich immer schon ausgeprägt. Die damit verbundene Unkenntnis hat in den letzten Jahrzehnten nicht abgenommen, sondern zugenommen. Da aus dem Geschichtsunterricht und den Medien im Wesentlichen die Gräuel der Nazizeit und die Furchtbarkeit der deutschen Militärmaschine hängen bleiben, haben sich auch die Klischees im Deutschlandbild der Franzosen nicht verringert, sondern eher verfestigt.